Die Trommeln pfeifen, die Schallen ins Haus. Sie locken, sie rufen, Soldaten heraus. Soldaten heraus, Soldaten heraus. Ich wollte und ich schliefe in meinem Quartier. Ich wollte und mir träumte mein Schätzchen von dir. Mir träumte von dir, mein Schätzchen von dir. Sonst war ich nicht traurig, ich war lustig wie du. Heut trägt der Tornister und morgen der Schuh. Doch was hilft denn das Trauen? Jetzt ist es zu spät. Jetzt seh ich zu Felde und bin ein Soldat. Jetzt